Abschnitt 10 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Martin, der Streber, Teil 2. Erst der Tod meines Vaters rief mich wieder nach Hause zurück. Ich war nicht in der Stimmung, mich viel mit alten Freunden und Bekannten abzugeben. Nur meinen guten Streber besuchte ich. Ich fand einen ganz verwandelten Menschen. Zwischen ihm und seiner ersten Liebe war es richtig geworden. Martins alte Mutter inzwischen gestorben, er konnte nun daran denken, einen eigenen Hausstand zu gründen, und schon über 6 Wochen sollte gehochzeitet werden. Die dringende Einladung dazu musste ich ablehnen. Ich sah aber das Brautpaar zusammen und gewann die Überzeugung, dass mein guter Martin gerade die gefunden hatte, die ihm geben würde, was ihm während seiner dürftigen Jugend gefehlt hatte. »Wie gefällt sie dir?« fragte er mich mit einem glückseligen Gesicht, das die Antwort vorwegnahm. »Nun«, sagte ich, »zu einer Streberin wirst du dein Frauchen schwerlich erziehen. Dafür wird sie dir zu gewissen anderen höheren Erkenntnissen verhelfen, die auch nicht zu verachten sind und dir mit ihrer kleinen Hand die Stirne glätten, wenn die sich vor unfruchtbaren Spintisieren über das Weltgeheimnis in gar zu hässliche Falten legt.« Er lachte, zumal da ich ihm den Vers aus der Zauberflöte zitierte. »Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit an.« »Dies Eritis Sicus Deis ist mir zwar etwas zweifelhaft«, sagte er, »aber wenn ich auch nicht mit meinem Tiltchen philosophieren werde, neben ihr werde ich's doch wohl nicht lassen können, und sie wird mich so wenig daran stören wie meinen großen Namensvetter«, er meinte den Dr. Martinus, »seine Käthe im Weiterforschen nach den Geheimnissen des Glaubens.« Dann schrieb er mir noch ein paar Mal als junger Ehemann, und wieder kam unsere Korrespondenz, da ich ein fauler Antworter bin, ins Stocken. Mein Amt nahm ich zu sehr in Anspruch und in den Mußestunden meine eigenen Familienfreuden. Von den seinen erfuhr ich nur, dass ihm seine kleine Frau einen Knaben geboren hatte. Der glücksstrahlende Brief, in welchem er mir das meldete, und meine Gratulation waren die letzten Lebenszeichen, die wir austauschten. Und da ich sonst in meiner Vaterstadt keine Verwandten mehr hatte und mit anderen Korrespondenten nicht säuberlicher verfahren war als mit meinem alten Spezial, hörte ich von dem, was sich bei ihm zu Hause zutrug, so gut wie nichts mehr. Denn in die Weltgeschichte griff das gute alte Nest nicht ein und sein Name wurde in den Zeitungen nie genannt. Das ertrug ich trotz meines lebhaften Heimatgefühls etliche Jahre, 4 oder 5. Dann aber überfiel mich eines Tages die Nostalgie mit solcher Macht, dass ich mir mitten im Jahre, ohne die Gerichtsferien abzuwarten, eine Woche Urlaub nahm, um einmal wieder die Luft meiner Jugend zu atmen. Ich hatte mich nicht angemeldet und freute mich darauf, auch meinen guten Martin zu überraschen. Auf der letzten Station vor meinem Reiseziel verließ ich die Eisenbahn. Ich wollte die 2 kleinen Meilen, die mich noch von der geliebten Stätte, wo meine Wiege gestanden, trennten, in behaglichem Schlendern zurücklegen. Es war schönes Wanderwetter, die Hitze des Tages verging in dem sanften Abendwind. Die Gegend, die ich so gut kannte, zeigte sich in all ihren Reizen unter der günstigsten Beleuchtung, erst des Abendrots, dann des halben Monds, über den leichte Streifwolken hinzogen. So übereilte ich mich gar nicht, rastete, je näher ich dem Städtchen kam, immer häufiger an dieser und jener Stelle, die mir lustige Erinnerungen weckte, verirrte mich sogar einige Male, da in den Ansiedlungen sich manches geändert hatte, und brauchte reichlich 4 Stunden zu einem Wege, den ich sonst in weniger als 2 zurückgelegt hatte. Als ich dann endlich aus dem letzten Wäldchen heraustrat und über Felder und Wiesen die Türme und Dächer des kleinen Orts in die duftige Mondhelle hinauffragen sah, fühlte ich mich einigermaßen ermattet. Am Waldrande stand ein Bänkchen, mir wohl bekannt. Da ließ ich mich nieder, um einen Augenblick zu ruhen und das hübsche Bild wieder einmal in mich aufzunehmen. Es mag aber wohl nicht lange gedauert haben, da fielen mir die Augen zu und taten sich erst wieder auf, als ich vom Turm der Kirche die späte Stunde schlagen hörte. 10, 11 oder gar 12 Schläge, ich hatte nicht genau folgen können. Jedenfalls war es hohe Zeit, das Nachtquartier aufzusuchen, denn man pflegte auch in unserem ersten Gasthof früh zu Bette zu gehen. Wie ich mich nun aufrichte und meine Schritte beschleunige, sehe ich nicht weit von mir auf dem Wiesenwege, der neben der Fahrstraße dem Tore zuläuft, eine dunkle Gestalt, die sich in derselben Richtung fortbewegt. Ein schlanker, schwarz gekleideter Mann, dessen lange Rockstöße zwischen den hohen Schafgarben und anderen Unkräutern wunderlich hin und her wehten, während der Kopf, der unbedeckt war, weit zurück im Nacken saß, als ob der Wanderer gespannt die Sterne observierte. Nicht 2 Minuten konnte ich im Zweifel bleiben, wen ich vor mir hatte, so sehr mich's wunderte, zu dieser nachtschlafenden Zeit ihn hier draußen anzutreffen. Zugleich überkam ich eine lebhafte Freude, wie schön der Zufall es geführt hatte, dass ich den alten Freund heute noch und in so traulicher Nachtstille wiedersehen sollte. »Martin«, rief ich, »bist du's wirklich? Was in aller Welt hat ein zärtlicher Gatte und Vater um Mitternacht hier draußen zu suchen?« Er war bei meinem ersten Worte stillgestanden und wandte sich nach mir um, als ob er seinen Ohren nicht traute. »Du bist's?« fragte er kaum hörbar. »Guten Abend, Wilhelm!« Seine Stimme klang fremd und wie halb erloschen. Über sein Antlitz flog nur einen Augenblick ein leiser Schimmer, dann wurde es wieder düster und die Augen senkten sich zu Boden, als wäre es ihm peinlich, mir offen ins Gesicht zu sehen. Auch wunderte mich's, dass er mir nicht wie sonst, wenn wir uns längere Zeit nicht gesehen hatten, beide Hände entgegenstreckte. Das machte auch mich befangen. Statt ihn zu umarmen, trat ich nur nahe zu ihm hin und betrachtete ihn mit bekümmerter Teilnahme. »Wie siehst du denn aus, mein Alter?« fragte ich. »Es scheint dir seither nicht zum Besten gegangen zu sein, trotz deines häuslichen Glücks. Dein Gesicht ist schmal geworden, dein Näschen so dünn, dass man fast die Sterne durchschimmern sehen kann. Und nun läufst du ohne Hut in der Nachtluft herum und kannst dir unter dem starken Tau den schönsten Rheumatismus zuziehen. Lass uns nur geschwind zur Stadt zurückgehen. Du erzählst mir im Gehen, wie das so mit dir gekommen ist.« Ich wollte ihn unterfassen, aber er wich mir mit einer ängstlichen, nicht gerade unhöflichen, aber sonderbar fremden Gebärde aus und wandelte mit seinen langen Schritten neben mir hin durch das Gras. »Du hast ganz recht gesehen«, sagte er, nachdem wir beide ein wenig verstummt waren. »Es geht mir auch nicht zum Besten. Obwohl es eigentlich undankbar ist, zu klagen. Sie haben es gewiss gut mit mir gemeint. Ich bin ja befördert worden.« »Befördert«, rief ich, »aber davon höre ich ja das erste Wort. Bist du zum Rektor avanciert und hast dich in deiner neuen Stellung überarbeitet, dass du so heruntergekommen aussiehst?« Er schüttelte leise den Kopf, immer mit dem tiefsinnig wehmütigen Ausdruck. »Nein, Wilhelm«, sagte er, »so ist's nicht. Ich bin gar nicht mehr in unserer Schule. Sie haben wohl Rücksicht darauf genommen, dass ich mir immer an den Schranken meiner Erkenntnis die Stirne wundstieß und mir einen Gefallen zu tun gedacht, wenn Sie mich in eine höhere Bildungsanstalt versetzten. Da bin ich nun schon eine ganze Weile, habe nichts zu tun, als mich selbst in die Schule zu nehmen. Auch sonst könnte ich sorgenfrei leben, wenn ich nur nicht...« Er brach plötzlich ab und sah wieder zu den Sternen hinauf. Der Mond stand hinter einer grauen Wolke. »Ich verstehe kein Wort von dem, was du mir da erzählst, Martin«, sagte ich. »Was ist das für eine höhere Bildungsanstalt? Hat dir das Ministerium etwa ein paar Jahre Urlaub gegeben, um noch auf eine Universität zu gehen? Und was soll nun in Zukunft daraus werden?« »Wenn ich das selbst wüsste«, erwiderte er mit einem Seufzer. »Das ist es ja eben, dass niemand mir das sagen kann. Auch da nicht, wo ich mich jetzt befinde und wo man sonst so vieles weiß. Das Traurigste ist, dass ich eingesehen habe, mit dem guten Willen zu begreifen, was einem offenbart wird, sei es nicht getan. Das Ding an sich kann einem noch so dicht auf den Leib rücken. Man hat nicht die Organe, es anzupacken und festzuhalten. Wie sollte man das auch können? Solange man sein bisschen Persönlichkeit behält, ist man ein begrenztes Wesen. Wenn ein solches in den Abgrund des Unbegrenzten, des Absoluten blickt, gehen ihm höchstens die Augen über, doch nicht auf. Und am Ende kann es noch blind darüber werden, so dass es selbst für die niederen Erkenntnisse nicht mehr taugt. Das ist traurig.« Dann, nach einer Pause, Entsinnst du dich noch, Wilhelm, dass ich dir einmal von dem Kondor erzählt habe, der sich in seinem Käfig den Kopf an der Holzdecke blutig stieß, so oft er seine Flügel dehnen wollte? Ein solcher Gefangener ist noch besser daran als unser eins. Unser Käfig ist mit uns selber verwachsen. Auch wenn die Seele nicht mehr an der harten Schädeldecke des Gehirns sich beulend stößt, sie selbst ist eingekerkert in ihrer Unteilbarkeit und Unzerstörbarkeit, aus der sie nicht heraus kann. So eine arme Strebermonade ist dann übler daran als genügsamere, die sich nichts Besseres wünschen, als sich die liebe Sonne wenigstens aufs Dach scheinen zu lassen, da Monaden bekanntlich keine Fenster haben. Ich hatte ihm mit immer wachsendem Erstaunen zugehört. Bist du nun auch dahinter gekommen, alter Freund, rief ich, dass die Bäume der Erkenntnis nicht in den Himmel wachsen? Nun, wenigstens wird es deiner lieben Frau und dem Buben zugute kommen, wenn du auf das Spekulieren hinfort verzichtest und die Metaphysik denen überlässt, die mit jeder von machen. Er blieb stehen und senkte den Kopf mit einer tiefschmerzlichen Gebärde auf die Brust. Meine Frau, flüsterte er, und seine Stimme klang noch heiserer. Von der bin ich ja getrennt. Wie, rief ich, sie haben dir nicht erlaubt, die süße kleine Person in deine höhere Bildungsanstalt mitzunehmen? Etwa bloß, weil sie keine metaphysischen Anlagen hatte? Oder seid ihr gar? Ich konnte den Satz nicht vollenden. Es schien mir zu ungeheuerlich, dass diese Ehe, die ich so recht im Himmel geschlossen glaubte, auf Erden nicht Bestand haben sollte, dass die junge Frau am Ende gar etwas verschuldet haben könnte, was diesen liebevollsten aller Gatten genötigt hätte, von ihr zu gehen. Ja, fuhr er fort, es ist wirklich so. Man hat uns geschieden. Warum es nötig war? Ich weiß es nicht. Keins von uns hat etwas verschuldet, was eine so grausame Maßregel in meinen Augen rechtfertigen könnte. Aber gegen solche höheren Ratschlüsse gibt es keine Appellation. Es ist noch anderen meiner jetzigen Kollegen nicht besser ergangen. Viele aber ertragen es leichter, weil sie vorher nicht so glücklich waren. Ich dagegen. Du kennst mich ja und kennst auch sie. Nein, das doch nicht. Ich selbst habe erst in der Ehe erfahren, was für einen Schatz ich an ihr besaß. Und mein Junge, mein prächtiger kleiner Junge. Oh, es ist bitter. Und darüber würden auch ganz andere geistige Freuden und ungeahnte Erleuchtungen nicht hinweghelfen. 3 Jahre habe ich sie besessen. Gerade lange genug, um zu erkennen, wie recht du hattest, mich an den Vers zu erinnern. Mann und Weib und Weib und Mann. Wenn eine irdische Monade überhaupt so vermessen sein kann, von Gottähnlichkeit zu reden, hier ist sie oder nirgends. Und es wird dir auch gar nicht bange davor. Was darüber ist, ist vom Übel, wenn es nicht überhaupt der wahre Unsinn ist. Ich konnte, da ich ihn mit fast wilder Desperation dies und noch anderes in demselben Ton vor sich hinreden hörte, lange keine Worte finden, ihm mein schmerzliches Mitgefühl auszusprechen. Auch grübelte ich ratlos über den Sinn mancher seiner Äußerungen und war doch zu diskret, ihn geradezu zu befragen, da ich einen trübseligen Eheroman hinter der abgerissenen Beichte wittete. Endlich, als er erschöpft verstummte, kam ich mit der Frage heraus, was ihn denn bewogen habe, diese Gegend wieder aufzusuchen, wo er so Trauriges erlebt. Da nickte er mit dem Kopf und hauchte, »Du hast sehr recht, es ist doch eine Torheit, aber es ist stärker als ich. Das Gescheiteste wäre, mich in das Unabänderliche zu ergeben. Mein Gott, man hat ja auch in meiner jetzigen Lage noch manche Freude und stille Genugtuung, wenn wieder ein dunkler Punkt sich lichtet und eifriges Streben eine kleine Strecke weiter hinaufführt. Die meisten meiner Kollegen sind auch ganz zufrieden damit, und einige dünken sich Wunder wie groß, wenn sie den Schleier, der das Weltgeheimnis deckt, wieder um einen halben Zoll gelüftet haben. Die haben eben nicht so viel zu Hause zurückgelassen wie ich. Und so kann ich mir nicht helfen. Obwohl ich weiß, dass ich mir den Stachel nur tiefer ins Herz drücke, wenn ich wieder einmal das Verlorene mit Augen sehe. Es reißt mich wie mit Stricken zurück. Ich frage gar nicht danach, was die Oberen dazu für Augen machen mögen, wenn ich ohne Urlaub fortrenne. Aber her muss ich. Und sollte ich hernach zur Strafe in ein dunkles Loch gesperrt werden, wo ich Tage und Wochen lang vom Licht getrennt hungern und dursten müsste nach dem Brode der Wahrheit und dem Quell der Erkenntnis. Indem er dies sagte, schlug er einen Seitenpfad ein, der vom Stadttor ablenkte und auf ein schattiges Wäldchen zuführte. Dieses zog sich eine kleine Anhöhe hinan und war im Sommer ein beliebter Tummelplatz besserer Familien, denn in dem Försterhause dort, das zwar keine eigentliche Gastwirtschaft ausübte, wurden Getränke verabreicht, an denen man im Schatten hoher Eichen und Linden sich erfrischen konnte. »Wohin führst du mich?« fragte ich höchlich erstaunt. Er gab aber keine Antwort, sondern wandelte mit immer hastigeren Schritten mir voran. Der Mond war aus den Streifwolken herausgetreten und warf seine Strahlen so kräftig durch die Baumwipfel, dass, wo sie hinfielen, jeder Kiesel und Grashalm deutlich zu erkennen war. Die Vorderseite des Hauses lag im Schatten. Der verstummte Freund aber eilte daran vorbei und machte erst an dem niedrigen Zaune Halt, der das Blumengärtchen an der Rückseite des Hauses von dem freien Waldrevier abgrenzte. Zwei große Hunde hatten dort geschlafen und fuhren mit wütendem Gebell gegen die Latten des Zauns, als sie uns kommen hörten. Sie machten Anstalten, hinüberzusetzen und uns anzufallen. Martin aber trat dicht an sie heran und bewegte wie grüßend die rechte Hand gegen sie. Da wurden sie plötzlich kleinlaut. Ich sah, wie ihr Fell sich sträubte und beide mit eingezogenem Schweif, zitternd und winselnd, nach dem Hause zurückkrochen. Da blieben sie zusammengeduckt liegen, auch als wir durch die nur angelehnte Gittertür eintraten. Hier unter den Blumenbeeten war es taghell. Martin aber hielt sich nicht dabei auf, etwa aus Rosen, Levkojen und Reseda ein Sträußchen zu pflücken zur Erinnerung. Er schritt geradewegs auf ein Fenster zu, dessen Flügel hinter den Gitterstäben halb offen standen, die Nachtkühle hereinzulassen. Ein dünner weißer Vorhang, der in der Mitte auseinanderging, ließ einen Teil des Zimmers überschauen. Mein Freund aber stellte sich so dicht davor, dass ich nur über seine Schulter hineinblicken konnte. Da sah ich in dem weißen Viereck, das der Mond ins Innere strahlte, das Fußende eines Bettes, daneben eine Wiege. Das Kind, das darin lag, mochte von den Bellen der Hunde aufgeschreckt worden sein. Es focht mit den Ärmchen um sich her und fing an zu weinen. Sofort erhob sich in dem Bette neben ihm eine junge weibliche Gestalt, setzte sich aufrecht in die Kissen und langte sich das Würmchen herüber. Dann öffnete sie ihr Nachtjäckchen und legte das Kind an die volle Brust, über die der Mond hinspielte, während das Gesicht im Schatten blieb. Das Kind ließ aber, nachdem es ein Weilchen getrunken, den kleinen Kopf zurücksinken und setzte sein Schreien fort. Da schwang sich die Mutter mit ihm vom Lager herab und trug es nun mit halblautem Singsang das Zimmer auf und ab, bis es sich beruhigte. Nun trat auch ihr Gesicht zuweilen aus dem Schatten hervor, gar lieblich mit den halb verschlafenen, halb zärtlichen Augen unter dem weißen Nachthäubchen, während die bloßen Füße sacht über die blanken Dielen schritten. »Herr Gott«, sagt ich unwillkürlich vor mich hin, »das ist ja...« Über die Gestalt des Freundes vor mir lief es wie ein zuckender Schmerz. Er trat plötzlich zurück, da die Frau sich dem Fenster näherte, um es zu schließen. »Ja, wohl«, flüsterte er, »das ist sie, meine Tilde, nicht mehr meine. Ist sie nicht noch schöner geworden? Und sieht sie aus, als ob sie nicht glücklich wäre? Als ob ihr irgendetwas fehlte, ich zum Beispiel? Und das soll einem nicht das Herz abdrücken?« Das junge Weib hatte das schlafende Kind in die Wiege gelegt und war selbst wieder unter die Decke geschlüpft. Es war mir rätselhaft, wie sie hier in das Forsthaus kam. Vielleicht zur Sommerfrische? Und der Säugling? »Ich wusste nicht, dass du noch ein Kind hattest«, sagte ich, nur um das peinliche Schweigen zu brechen. »Es ist ihr Kind«, antwortete er mit dumpfer Stimme, »ihres und seins. Hast du nicht da hinten neben ihrem Bett noch ein zweites gesehen? Daran schläft ihr jetziger Mann, der Förster, unser Schulkamerad Wenzel. Nur ein Jahr, nachdem wir getrennt wurden, hat sie ihn geheiratet. Kann ich es ihr verdenken, dass sie wieder versorgt sein wollte, da sie von mir nichts behielt als meine armselige Bibliothek und das bisschen Hausrat und dazu meinen Buben. Und doch hat mir's wehgetan. Ich hatte sie mehr geliebt, als ich sagen kann. Er wandte sich ab. Ein seltsames Stöhnen erschütterte seine Brust. »Erkläre mir nur«, sagte ich, »warum hat sie den Knaben behalten, wenn du nicht schuld an der Scheidung warst?« Er antwortete nicht und wandte sich wieder der Gittertür zu. »Lass uns fort«, sagte er. »Es tut mir nicht gut, ich wusste es wohl, aber wie gesagt, es zog mich mit Gewalt.« »Wenn der Junge aber heranwächst«, fuhr ich fort, »da mich diese Ungerechtigkeit gegen den guten Menschen empörte, dann wird man ihn dir doch nicht vorenthalten. Du wirst ihn wiedersehen und seine geistige Erziehung nicht dem Stiefvater überlassen.« Er trat über die Schwelle des Gartenpförtchens, blieb aber stehen und wandte sich mit einer Gebärde der Angst nach dem Hause um. »Wiedersehen«, rief er mit einem qualvollen Ton, der mühsam von seinen fahlen Lippen brach. »Das ist es ja gerade, wovor mir graut. Meinen Jungen wiedersehen, wenn wir beide einander fremd geworden sind, er seinen Vater, sein Vater ihn wie eine neue Bekanntschaft betrachten muss, vielleicht der andere neben ihm, der mir sein Sohnesherz entwendet hat, und vollends sie, die indessen einem anderen Kinder geschenkt und unser erstes Glück vergessen hat wie einen Morgentraum. Davor bewahre mich eine gütige Vorsehung, wenn es eine gibt. Hätte ich einen Mord auf dem Gewissen, ein solches Wiedersehen wäre doch eine zu harte Strafe dafür. Nein, versinken, vergessen, bis auf den letzten blassen Schatten der Erinnerung, und müssten in den schwarzen Abgrund auch alle die hohen und herrlichen Erleuchtungen mit hinuntertauchen, nach denen ich, der blöde Narr, der ich war, mich zeitlebens gesehnt habe. Ich war tief erschüttert durch diesen Ausbruch einer fassungslosen Qual. »Armer Freund«, stammelte ich, »dir ist grausam mitgespielt worden, aber das Unrecht, das man dir angetan hat, ist gewiss zu einem Teil wenigstens wieder gut zu machen. Wenn dir auch die Frau jetzt verloren ist, den Knaben wenigstens muss man dir lassen. Ich selbst will bei dem Gericht, das ihn dir abgesprochen, für dich appellieren, sage mir nur«, er schüttelte mit einem bitteren Auflachen den Kopf. In diesem Augenblick trat eine Wolke vor den Mond, die ihn völlig verhüllte, so dass wir unter den dichten Bäumen in schwarzer Finsternis standen. Als der Himmel sich wieder lichtete und ich mich umsah, wo der Freund geblieben, war er nicht mehr an meiner Seite. Ich rief seinen Namen, ich suchte ihn, in hellem Ärger, dass er mich ohne Abschied verlassen, hinter allen Büschen und Bäumen, er blieb verschwunden. Unmutig trat ich endlich aus dem Wäldchen heraus und schlug den Weg nach der Stadt wieder ein. Vom Kirchturm drang ein einzelner dumpfer Schlag zu mir herüber. Wahrhaftig, es war 1 Uhr nach Mitternacht. Keine Menschenseele weit und breit, auch in den Gassen, die ich nun betrat, nur der leichenhaft blasse Mondschein auf allen Dächern und Mauern. Ich hatte lange am Tor des Gasthofs zu schellen, bis mir ein schlaftrunkener Hausknecht öffnete. Zum Glück erkannte er mich, und ich gelangte ohne Schwierigkeiten in ein leeres Zimmer, das über Tag nicht gelüftet worden war, so dass ich vor dumpfer Schwüle und fieberhafter Aufregung lange nicht zum Schlafen kam. Als ich spät am anderen Morgen im Gastzimmer unten frühstückte und mein alter Gönner, der Wirt, sich zu mir setzte, mich zu unterhalten, kam gleich die Rede darauf, wie die Zeit vergehe und manchen mitnehme, der sich dessen nicht versehe. Von all meinen alten Kameraden, sagte ich, die ich nicht wiederfinden soll, ist mir's am meisten leid um den guten Martin Röseler. Wie ist denn das zugegangen, dass er von seiner Frau geschieden worden ist und die Stelle an einer höheren Schule bekommen hat? Der Mann sah mich mit großen Augen an. »An einer höheren Schule?« sagte er. »Nun, gewissermaßen freilich. Sie drücken sich sehr eigentümlich aus, Herr Stadtgerichtsassessor. Übrigens hat es all seine Bekannten gewundert. Er war immer gesund gewesen, wenn auch von zarter Konstitution. Vielleicht aber das nächtliche Studieren? Der Herr Oberlehrer hatte so viel Streben. Kurz und gut, er bekam es auf der Brust, hustete, wollte sich nicht schonen, und nicht 3 Monate, nachdem er sich gelegt hatte, mussten wir ihn begraben.« Ich erschrak heftig über diese Mitteilung und hatte Mühe, meine Bewegung zu verbergen. mein guter Martin nicht mehr unter den Lebenden? Und doch, in der vergangenen Nacht? Es war mir wohl manches bei der Begegnung mit ihm befremdlich, ja, unheimlich gewesen. Aber auch sein plötzliches Verschwinden hatte mich noch nicht aufgeklärt. Und nun blieb mir kein Zweifel. Eine Offenbarung aus einer anderen Welt war mir zuteil geworden, an die ich nur mit leisem Grauen zurückdenken konnte. Er soll sehr schwer gestorben sein, fuhr der Wirt fort, der sich meine Verstörung mit der Trauer um den alten Freund erklärte. Mein Gott, er hatte ja auch das schönste Leben. Die Frau war gut zu ihm und er immer noch so verliebt wie ein Bräutigam. Das hat auch vielleicht zu allem anderen. Und seinen kleinen Jungen vergötterte er förmlich. So was lässt einer nicht gern im Stich. Na, die Frau hat sich wieder verheiratet. Sie hat nicht zu klagen. Und ihrem ersten Mann hat ihr zweiter einen schönen Grabstein machen lassen. Die Inschrift hat der Herr Oberlehrer noch selbst bestimmt in seiner Krankheit. Bloß den Namen, das Geburts- und Todesjahr und darunter ein lateinisches Wort. Excelsior, ergänzte ich und dachte in meinem stillen Herzen, armer Freund Streber, wenn es wahr ist, was du mir heute Nacht vertraut hast, so ist dein letzter Wunsch, der auch dein Lebenswunsch war, nur mangelhaft in Erfüllung gegangen. Keiner von den Zuhörern gab einen Laut von sich, als der Stadtrichter seine Erzählung geendet hatte. Erst nach einer ganzen Weile hörte man den Kandidaten sich räuspern, wie wenn er sich zu einer längeren Rede anschicken wollte. Da stand aber der Stadtpfarrer auf und sagte, »Die Herren müssen mich heute entschuldigen. Ich habe noch in einer amtlichen Angelegenheit einen Bericht fertig zu machen, und morgen ist Samstag, wo ich auf die Predigt studieren muss. Lassen Sie sich nicht stören. Und Ihnen, werter Freund«, wandte er sich an den Stadtrichter, »sage ich besten Dank für die merkwürdige Geschichte, die Sie uns erzählt haben, indem ich mir vorbehalte, die Gedanken, die mir dabei gekommen sind, ein andermal unter vier Augen gegen Sie auszusprechen. Bleibst du noch hier, lieber Neffe, oder willst du mich nach Hause begleiten? Den Hausschlüssel könnte ich dir durch das Mädchen schicken.« Der junge Mann erhob sich mit seiner unerschütterlichen Gelassenheit. »Ich will doch lieber mit dir gehen, Onkel«, sagte er. »Auch ich habe mir mancherlei Gedanken gemacht, die aber, wie ich glaube, in diesem Kreise wenig Anklang finden würden. So wünsche ich allerseits gute Nacht.« Als Onkel und Neffe das Gastzimmer verlassen hatten, zwinkerte der Apotheker dem Stadtrichter zu und sagte in sich hineinlachend, »Der hochwürdige junge Mann fände wohl auch ohne die Begleitung des Herrn Onkels heute Nacht den Weg nach Hause. Dem habt ihr gehörig heimgeleuchtet, Gevatter.« Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Juli 2025.